no cam girls are whining. And this song smiling. Spends nothing but love, love, love, all is iron. Sun is shining, man. Und morgen ist ein neuer Tag, Tag, ein Tag, Sun is shining. Sun is shining. Die Sonne weckt mich auf, ich spring raus aus dem Bett. Ich seh nichts in unserem Haus, ist noch auf seinem Fleck. Nur ein Zettel, auf dem steht, dass meine Frau mich verlässt. Die Kinder, der Nintendo und die Couch, alles weg. Zu dem wichtigen Termin komm ich eh wieder zu spät, weil mein netter Fahrer noch ne Ehrenrunde dreht. Meine besten Freunde hab ich ewig nicht gesehen. Und egal wohin ich geh, steht irgendjemand mir im Weg. Lieber Gott, bitte sag mir, was ich dir getan hab. Wenn ich in ne Banane beiße, bricht mir der Zahn ab. Für jeden schönen Tag hab ich ein neues graues Haar. Ist doch alles wunderbar, ich komm klar, heute war. Wieder mal ein schöner Tag, ein Tag, ein Tag, Sun is shining. Sun is shining, man. Ich überlasse das dem Karma, Karma, Karma, Girls are whining. Endlich sagen frei wieder. Spend nothing but love, love, love, all is iron. Sun is shining, man. Und morgen ist ein neuer Tag, ein Tag, ein Tag, Sun is shining. Sun is shining. Auch wenn der Tourbus weiterfährt und keinem auffällt, dass ich immer noch an der Tanke steh. Ich meine Uhr zu Hause vergesse und erst zu spät merke, wie viel Zeit mir verloren geht. Absoluter Stillstand, Autobahn nach Frankfurt, den Taxi zum Flieger, den ich jetzt verpasse. Zünd mir den Spliff an, verbrenn mir die Wimpern, oh Mann, was ne Nacht, ich kann wieder mal die Sonne sehen. Mein Herz schlägt und ich atme und ich lass mir das nicht nehmen. Ist doch alles wunderbar, ich komm klar, heute war wieder mal ein schöner Tag, ein Tag, ein Tag, Sun is shining. Sun is shining, man. Ich überlass das dem Karma, Karma, Karma, Girls are whining. Endlich sagen frei wieder. Spend nothing but love, love, love, all is iron. Sun is shining, man. Und morgen ist ein neuer Tag, ein Tag, ein Tag, Sun is shining. Sun is shining. Für den Barkeeper. So ein schöner Tag. So ein wunderschöner Tag, so ein wunderschöner Tag, so ein wunderschöner Tag, heute war wieder. So ein wunderschöner Tag, so ein wunderschöner Tag, ja klar, heute war wieder mal ein schöner Tag, ein Tag, ein Tag, Sun is shining. Sun is shining, man. Ich überlass das dem Karma, Karma, Karma, Girls are whining. Endlich sagen frei wieder. Spend nothing but love, love, love, all is iron. Sun is shining, man. Und morgen ist ein neuer Tag, ein Tag, ein Tag, Sun is shining. Sun is shining.